antes. Amén. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima kathira thumma amma ba'd. Wir machen weiter, inshallah. Wir machen weiter. Von Al-Janais, das bedeutet Bestattung und Begräbnis. Und wir waren am 15.8. haben wir Barakallahu fikum darüber gesprochen, das war das letzte Gebet, das wird Leichnamgebet. Heute machen wir weiter mit dem Al-Mashyu bil-Janaza. Das heißt, wie man Totenzug trägt, wie man läuft und was man genau macht, Barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله ويكون المشي بالجنازة سريعا في حديث أبي بكر عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. بارك الله فيكم. Der Autor sagt, wenn man einen Leichnamzug hat, da sollte man schnell laufen. Da sollte man schnell gehen. Also wenn man die Janaza trägt, sollte man schnell machen, weil Abu Bakr überliefert hat bei Imam Ahmed, An-Nasa'i, Abu Dawud al-Hakim. Imam Ahmed, An-Nasa'i, Abu Dawud al-Hakim. Abu Bakr hat überliefert und er sagte, als wir mit dem Propheten Muhammad s.a.w. waren, hat man uns gesehen, dass wir fast rennen mit der Leiche oder mit dem Leichnam. Und bei Al-Bukhari in Al-Tarikh, nicht bei Sahih Al-Bukhari, sondern bei Al-Bukhari in Al-Tarikh, es gibt Tarikh, das wird die Geschichte. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist schnell gegangen, bis unsere Schuhe kaputt waren. Das war sehr schnell gegangen. Und bei Al-Bukhari Muslim, Abu Huraira hat überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, geht schnell mit dem Leichnam. Wenn das gut ist, dann habt ihr das näher zum Guten gebracht. Und wenn das schlecht war oder boshaft war, dann ist das etwas, was ihr von eurem Schulter wegmacht. Das heißt, ist diese Leiche, ist diese Person gut gewesen, dann bringt ihr diese Person zu einem Garten vom Paradiesgärten, weil das Grab so wird. Und wenn diese Person schlecht war, dann habt ihr ein Lastkar, das geht sozusagen, das wird ein Loch von den Löchern von der Erde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber man sollte nicht rennen. Man sollte schneller machen, ja. Aber nicht rennen. Und der Lohn für Leichnam, dass man mitmacht, dass man trägt und dass man mitmacht, das ist ein Qirat. Qirat, das ist so ein Berg wie Uhud. Du bekommst so viel Hasanat wie ein Berg, weil du Leichnamzug mitgemacht hast und du hast die Leiche getragen. Deshalb sollte man, wenn man weiß, es gibt ein Janaza, also es gibt jemanden gestorben, da sollte man mittragen, dann bekommt man natürlich hier Ajr. Und man sollte versuchen zu tragen. Man sollte versuchen zu tragen. Wenn man aber auch das Gebet mitmacht und dann trägt, bis man die Leiche begraben hat, dann bekommt man zwei Qirat, nicht nur eins. Er sagt, وَالْمَشْيُ مَعَهَا وَالْحَمْلُ لَهَا سُنَّةً. Dass man mit Janaza geht und trägt, das ist eine empfehlenswerte Handlung. وَالْمُتَقَدَّمُ عَلَيْهَا وَالْمُتَأَخِّرُ عَلَيْهَا سَوَاءً. Das bedeutet, man kann hinter einem Leichnam laufen, rechts, links, vorne, kein Problem. Weil manche behaupten und sagen, man darf nicht vor Janaza laufen. Doch, man kann. Also du kannst vor Janaza sein, vor dem Leichnam. Janaza wird dir Leichnam gemeint. Du kannst davor, neben oder dahinter gehen, ist es kein Problem. Weil Abu Dawud das überliefert hat, in der Sunna, dass man neben einem Trauerzug laufen darf, rechts, links, vorne, hinten, kein Problem. Es gibt auch Hadithe bei Nasai, Tirmidhi und so, die das bestätigen. Und bei Imam Ahmed, dass Abu Bakr und Umar und unser Prophet Muhammad sallam vor Leichnam Zug gegangen sind. Es ist unerwünscht, dass man Leichnam auf einen Wagen oder ein Pferd zu haben. Und es ist unerwünscht, dass man selber etwas benutzt. Jetzt aber bitte aufpassen. Da wird man sowas sagen, aber wie wollen wir das in Deutschland machen? Du kannst nicht auf die Straße jedes Mal tragen bis zum Friedhof. Hier, das wird damit gemeint, wenn die Möglichkeit besteht. Angenommen, wir haben 500 Meter zum Grabfeld, dann kann man tragen, kein Problem. Aber wenn du 5 Kilometer hast, das wird 5000 Meter, das ist sehr schwer, dass die Leute tragen. Sowieso auch die Gesetze hier, die werden das nicht erlauben, die werden wir Probleme bekommen. Deshalb, Barakallahu fikum, hier ist anders. Aber im allgemeinen Fall ist es unerwünscht, dass man selber ein Auto benutzt oder ein Pferd benutzt oder dass die Leiche auch sozusagen auf ein Auto und so. Was in manchen Ländern gemacht wird, es ist total verboten in unserer Religion. Was machen die? Die holen einen Wagen und die tun überall Blumen und die Leiche ist auf diesem Wagen und die machen mit Lautsprecher Koran lesen oder bestimmte, sage ich, Mitgebete und sowas. Das ist mit Sicherheit bedacht. Ohne Zweifel, weil wir sowas in unserer Religion auch nicht kennen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist selber, er könnte doch sallallahu alaihi wasallam Pferd nehmen oder Kamel nehmen. Aber er hat seinen Gefährten gesagt, wenn die Engel gehen, wenn das ein Leichnam Zug ist, dann wieso sollte ich Reittier benutzen? Es gibt Hadith bei Abu Dawud, bei Tirmidhi dafür. Weil das auch nicht gut ist, ja, wenn man sowas macht, dass man trägt, dass man auf Auto und dass man Lautsprecher macht und sowas, das ist nicht gut. Und weil wir sowas in unserer Religion nicht kennen. Der Autor sagt, وَيَحْرُمُ النَّعِي. Was ist ein Na'i? Ein Na'i ist verboten. Ein Na'i ist, dass man den Leuten sagt, Leute, es gibt jemanden, der und der, der gestorben ist. Und der macht das sozusagen publik. Er macht das bekannt. Nur bekannt machen, zum Beispiel du rufst ihn und sagst ihm, heute gibt es Leichnam Gebet, weil unser Bruder so und so gestorben ist. Das ist kein Problem. Aber hier mit Al-Na'i wird was anderes gemeint. Das bedeutet, das wird gemeint, dass man so publik macht und so weiter, damit man sich zeigt und weil man das bei manchen Leuten macht, bei anderen nicht. Das sind nur bei Leuten, die reich sind, vielleicht macht man. oder weint man dazu oder sagt man, ja, oh, der ist weg und so weiter. Das sollte man nicht machen. Man sagt, jemand ist gestorben, kein Problem. Aber was sie in Jahiliyyah gemacht haben, vor islamischer Zeit, dass sie auf die Türen geklopft haben, dass sie zu den Leuten gegangen sind und dass sie gelaufen sind in der Stadt, dann die sagen, Leute, es gibt jemanden, der ist gestorben, man sollte sowas nicht machen. Und Niyaha, das wird, es ist verboten auch, dass man heult. Aber welche Art von Heulen? Nicht, dass man weint. Man weint, wenn jemand gestorben ist, weil das normal ist. Das ist Barmherzigkeit im Herzen. Aber diese Art von Heulen, was laut ist, und noch dazu, manche, die schlagen sich und sowas. Es gibt Gruppen, die man heutzutage mieten kann, um das zu machen. Ja, yeah. Die kommen und die sitzen daneben und dann fangen sie an. Und so. Ihr habt das doch in den Filmen von Botschaft gesehen, ja, nach Badr, als die. Diese Frauen, die sich schwarz angekleidet haben, wir haben so und so gemacht. Und ja, bei manchen Leuten sind Beweise die Filme von der Botschaft. Ich habe das jetzt benutzt, modern geworden. Nee, ich meine nur, dass das ihr versteht, was damit gemeint hat. Diese Frauen, die waren Frauen, die man geholt hat, da hat man ihnen Geld bezahlt, damit sie laut heulen und weinen. Und der Prophet sagte, sich los, sagte sich frei von diesen, die das machen. As-Saliqa, das ist diese Frau, die laut schreit, wenn ihr etwas Schlechtes. Al-Hariqa, die Frau, die ihre Haare rasiert oder schneidet, wenn jemand bei ihr stirbt. Und As-Shaqa, das ist die Frau, die ihre Klamotten zerreißt, wenn jemand stirbt. Und leider, als kleine Kinder haben wir das Ganze gesehen. Bei uns, wo ich gewohnt habe, es gab einen Mann, der gestorben ist, und dann seine Familie, seine Mutter und so weiter, die haben das gemacht. Das hat man gesehen. Die haben erstmal die Haare frei gemacht, die haben ein Stück von den Haaren geschnitten und die haben die Klamotten zerrissen und die haben angefangen zu schreien und die gehen so auch auf die Straße. Das ist sehr schön. Das ist nicht von unserer Religion passt auch. Und da muss man aufpassen. Man sollte den Leuten sagen, wenn ich sterbe, dann dürft ihr nicht heulen in dieser Art oder euch schlagen und so weiter. Weil wenn man das nicht macht und die heulen auf sein Grab und die machen diese Sachen, der wird traurig werden und es kann sein auch, dass ihm schmerzt, was die anderen machen. Inna al-Maytah li'u'adhabu bi'ukai ahlihi alayhi. Das ist ein Hadith, das ist ein Sahih Muslim. Und das ist auch ein Sahih Bukhari. Der Prophet sagte, wenn über einen Verstorbenen geheult wird, dann wird er sozusagen Schmerzen haben. Manche haben das mit bestraft erklärt. Manche Gelehrten sagen, das wird hier bestraft, das wird damit gemeint, weil er den Leuten nicht gesagt hat, wenn ich sterbe, dann dürft ihr das nicht machen, sondern der hat das selber zugelassen. Deshalb wird er dafür bestraft, weil er das nicht gesagt hat. Aber eigentlich die Bedeutung, die er ist, dass er sozusagen, der wird Schmerzen haben oder das wird ihm unangenehm sein, weil er das gemacht hat. Und das ist gefährlich. Es ist verboten, dass man hinter dem Trauerzug mit Feuer läuft oder dass man die Klamotten zerreißt oder dass man Al-Dua'u bil-Wayli wa-Thubur, dass man sagt, oh Allah, mach mich fertig, oh Allah, lass mich sterben, weil mein Mann gestorben ist, oder was. Das darf man nicht alles. وَلَا يَقْعُدُ المتبع لها حتى تضع. Man sitzt nicht, wenn man an Trauerzug teilnimmt, man sitzt nicht, solange die Leute noch die Leiche tragen. Man sitzt, wenn es neben dem Grab getan wird. Und hier aufpassen, Barakallahu fikum, die Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. im Sitzen war und dann kam ein Leichnam, zog, der Prophet stand. Da hat man gesagt, warum bist du aufgestanden? Der hat gesagt, ja, das ist ein, sozusagen, das ist eine Seele. Diese Überlieferung ist nicht so wie die meisten, das ist bei Bukhari. Aber dieses Urteil ist aufgehoben in unserer Religion. Du musst nicht unbedingt aufstehen, wenn ein Leichnam vorbeikommt. Und in einer anderen Überlieferung, so sagte der Prophet, Wallah, das war ein Leichnam von einem Juden. Der Prophet hat gesagt, der Geruch hat mich gestört und deshalb bin ich aufgestanden. Ja, das ist auch bei Bukhari. So, Wallahu alam, ist diese Sache, dass man aufsteht, das ist Mensuch. Mensuch bedeutet aufgehoben. Das Urteil ist aufgehoben. Das ist bezüglich Barakallahu fikum Leichnam. Und ich denke, wir stoppen hier. Das ist gut. 16 Minuten. Ist gut. Habt ihr? Ja. Du hast es schon eingesetzt, aber mich würde interessieren, wenn man beispielsweise beim Trauerzug ist und man hat nicht die Möglichkeit, den Sarg zu tragen, gilt das gleiche für ihn, dass er auch die gleiche Belohnung bekommt? Ciao. Wenn man im Trauerzug ist und man schafft nicht mitzutragen, aber der will man, bekommt man auch den Lohn für zwei Qirat, ja, scharf, bekommt man. Ja. Darf man von der Minbar aus ankündigen, dass jemand gestorben ist? Darf man von Minbar aus das ankündigen? Eigentlich nicht, man sollte das nicht machen. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das angekündigt hat, aber der war nicht auf Minbar oder in Khutbah oder sowas. Er hat seinen Gefährten gesagt, gestern ist euer Bruder an Najashi Negus von Abyssinien gestorben. Wenn man damit meint, nur dass die Leute davon wissen, dann sie Mitgebet machen und so weiter, dann gut, aber auf Minbar und was die Leute machen, dann nicht. Außer jetzt hier manche Leute, die werden dir sagen, nicht, wenn hier ein Imam das macht heute in Deutschland, der wird dir nicht sagen, wir machen das gleiche wie Jahiliyyah, sondern weil die Leute wenig sind und wir wollen, dass die meisten Leute zum Gebet kommen. Deshalb sollte man nach dem Gebet machen. Leute, es gibt ein Janaza-Gebet. Derjenige, der Ajr haben möchte, kann kommen. So sollte man machen. Ja. Natürlich, es gibt Hadith Nasr. Al-Qadi Iyad hat das gesagt. Al-Qadi Iyad. Nicht nur er. Al-Qadi Iyad hat gesagt, es gibt eine große Gruppe von den Salaf-Gelehrten, die gesagt haben, dass dies aufgehoben ist, dass man aufsteht. Und das sagt auch Shawkani. Und von unserer Zeit Al-Albani. You know? Und du wirst das sagen. Schade. Ja, da haben wir noch ein Vierter jetzt. Bitte schön. Ich habe auch mal gesehen, dass die Leute ihre Schuhe ausziehen und barfuß auf dem Trikot gehen. Das ist was anderes jetzt. Das sprechen wir später an. Das stimmt. Ja. Dann kommen wir inshallah zum zweiten Thema.